Guten Morgen. Wir haben es 5:15 morgens. Und ich finde, das ist die beste Zeit, um mal ein bisschen über den gestrigen Fußballabend zu sinnieren, zu schwadronieren. Der Pocho, der Ricky und ich, wir haben es ja wirklich nicht leicht ab und zu und wir schaffen es relativ selten mal gemeinsam eine 4:12-Ausgabe auf die Beine zu kriegen. Übrigens, wenn ihr denkt, warum ich meine Pastor-Fliege-Stimme aufgesetzt habe, dann liegt das daran, muss noch ein bisschen Sutsche sein. Ich kann ja nicht ganz so rumkrakeln wie letzten Samstag bei unserer Non-PG-Abendgala, bei unserer Non-PG-Supersause. Muss ich ein bisschen ruhiger sein. Ne? Ist ja auch ein bisschen, aber das gibt's doch gar nicht. Da muss ich ein bisschen innehalten, muss ich jetzt wirklich mal gestehen. Warum mache ich diesen morgendlichen Fußball-One-Man-Plausch? Das liegt ganz einfach daran, dass ich dieses 4:12-Produkt nun schon seit Jahrzehnten so dermaßen ins Herz geschlossen habe, dass ich auch einfach dann mal so einen Alleingang machen muss, ohne den Pocho, ohne den Richie. Das muss man wirklich sagen, aber nichtsdestotrotz ist für diesen Sonntag eine 4:12-Ausgabe anberaumt. Das muss man wirklich sagen. Es wird knapp, es wird auch anstrengend. Ich bin gespannt, ob wir das hinbekommen. Ich bin gespannt, ob ich das hinbekomme. Das zum einen, das ist die Erklärung. Die Erklärung ist einfach, dass ich ein bisschen Bock habe, über Fußball zu reden und dass sich nachmittags relativ schwierig vereinbaren lässt. Von daher einfach eine halbe Stunde früher aufstehen. Mandarine. Grüner Tee Mandarine. Ist lecker. Schon ein bisschen kalt und abgestanden. Macht aber gar nichts. Das muss man overworken, wenn der Tee mal nicht schmeckt. Das trinke ich auch beim nächsten Mal. Warmen Tee. Das wäre natürlich auch eine Idee. Noch eine Geschichte, wie oft ich das machen werde, das ist natürlich immer so eine Sache. Ich habe mir jetzt nichts vorgenommen, Ricky und ich, wir nehmen uns sowieso grundsätzlich gar nichts mehr vor, wir machen einfach nur noch dieses non-pg.de-Ding, ist einfach unser Rummel, unser Kirmes der Podcast-Aktivitäten in unserem Leben. Von daher werde ich mir da nichts Großartiges vornehmen, also richtet euch nicht darauf ein, wie es damals zu den Hochzeiten bei 4:12 der Fall war, als ich wirklich ja 5-mal die Woche die 4:12 News rausgeschossen habe. Das ist jetzt auch ein bisschen, das ist jetzt, also aufwendiger ist natürlich jetzt schon geprahlt, aber die 4:12 News habe ich ja in der Regel in meinen Laptop-Mikrofon gesprochen oder ins Telefon. Und jetzt habe ich mir hier wirklich so ganz professionell ein Mikrofon hingestellt und aufgebaut. Und mir die Eierkartonse an die Wand genagelt. So, gut, egal. 4:12, ich weiß gar nicht, wie das heißt. Muss es denn immer irgendwie ein Spin-off sein? Muss es irgendwie anders heißen? Ich habe keine Ahnung. Das ist jetzt der 4:12 morgen. Der 4:12 morgen ist das jetzt. Es gab natürlich eine Initialzündung, ein Initial-Event am gestrigen Dienstag, den 1.3.2016, wo ich mir dachte, Himmel, Herrgott, das kann doch nicht sein. Was ist denn da an der altehrwürdigen HDI-Arena passiert? Da wurde zu Beginn doch tatsächlich das ein oder andere Raketchen aufs Spielfeld und auf die Reservebank nennt man das, glaube ich, reingeflackt von den Wolfsburgern, von den bitterbösen Wolfsburgern, von den Arch-Nemesis der Hannoveraner. Also da habe ich mir wirklich gedacht, also, ohne Scheiße jetzt, der Ricky wird sich wahrscheinlich denken, meine Güte, die haben ja nicht mal getroffen und was weiß ich überhaupt, keine Ahnung. Da denke ich mir, nee, ich fand das schon ziemlich krass, als ich da gesehen habe, dass die Rakete da direkt in diesen Plastikkasten reingeschossen wurde. Da hat die Idiotie und die Rohheit der sogenannten Fußballfans ja fast gar keine Grenzen mehr. Das fand ich wirklich so unfassbar unglaublich, unfassbar unglaublich fand ich das. Also ich war auch wirklich überrascht, dass der gute Schiedsrichter, dessen Name mir leider gerade entfallen ist, da das Spiel auch ohne weiteres so angepfiffen hat. Das fand ich wirklich überraschend und bemerkenswert. Hab ich mir schon gedacht, so ein bisschen wie die BPJM, die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien, oder ist es die FSK? Ich weiß es immer nicht so genau, die ja auch momentan alles durchwinkt. Doom, das Doom-Reboot, brutal as fuck, gefühlt ab 12. Die Assassin's Creed-Spiele, gefühlt ab 6. Wenn alle freigehen, wird alles durchgewunken. Finde ich ein bisschen merkwürdig, aber egal, darum soll es ja gar nicht gehen. Jetzt bin ich hier gerade auf sport1.de, jetzt bin ich, es gibt's ja gar nicht, danke für Ihre Unterstützung, das Angebot für Werbung finanziert, da werde ich hier penetriert. Ein Wochenpass kostet 99 Cent und ein Monatspass 3 Euro, was ist denn hier los? Beschweren die sich, dass ich hier einen Adblocker benutze? Adblocker deaktivieren? So, und dann gesellt sich diese Seite zu bild.de. Leider werde ich da in meinem Leben nie wieder draufgehen können. Tut mir leid, sport1.de, meine Güte. Ja, ich wollte eigentlich gerade auf den Artikel klicken, aber da muss ich mir jetzt einen neuen Artikel suchen. Thomas Schaaf wurde zitiert, bei denen stimmt etwas im Kopf nicht. Das sehe ich ganz genauso. Also ich fand, also möglicherweise bin ich der einzige Mensch in diesem Land, in dieser Republik, der sich denkt, dass das wirklich ein dickes Ding war. Aber ich fand es wirklich krass. Das war ja auch schon vor ein, zwei Jahren in dem Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig, wo auch die ganze Bude gebrannt hat. Das muss man ja auch noch dazu sagen. Die Ecke, die Kurve von den Wolfsburgern, da gab es ja auch Bengalos noch und nöcher. Also das ist jetzt, das fand ich schon ein bisschen überraschend. Nichtsdestotrotz, über das Sportliche wollte ich natürlich auch reden. Das ist natürlich hier kein Sportbild-Podcast, wo man nur über die brisanten und offensichtlichen Themen spricht, wie zum Beispiel Raketen auf die Ersatzbank gefeuert. Nee, das Spiel habe ich mir natürlich auch angeguckt. Ich bin so ein bisschen momentan so ein bisschen Unfalltourist, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe mir in den letzten Jahren, außer gegen die Bayern, muss man wirklich sagen, mal so ein 96-Spiel angeguckt. Vielleicht ein, zwei, wenn es hochkommt, exklusive der Bayern-Spiele. Und jetzt bin ich wirklich so ein kleiner Unfalltourist und gucke mir ganz gerne Hannover 96-Spiele an. Nicht aus dem Grund, weil ich unbedingt möchte, dass dieser Verein absteigt, sondern weil ich es einfach in Zusammenhang mit meiner räumlichen Nähe zu dieser Stadt es unfassbar spannend finde, wie egal es anscheinend ist, dass dieser Verein absteigt. Mit einem Kumpel unterhalten vor einer Woche, der eine Dauerkarte hat und der gesagt hat, ja, wir gehen da einfach nur hin, um ein bisschen zu schnacken. Wenn die in der zweiten Liga sind, holen wir trotzdem wieder eine Dauerkarte und schnacken weiter. Also ich finde es wirklich beängstigend nicht, das ist jetzt, geht's eigentlich nur um Fußball, aber ich finde es wirklich bemerkenswert, wie scheißegal dieser Verein dieser Stadt ist. Gefühlt, muss man wirklich sagen. Oh, wird gar nicht wärmer, der Tee. Wird gar nicht wärmer. Noch ein Schluck. Immer noch nicht wärmer. Gibt's doch nicht. Das ist so das, was mir auffällt. Dieser Verein trudelt wirklich rapide dem Abstieg entgegen. Aber so richtig betroffen ist gefühlt jetzt keiner, muss man wirklich sagen. Bin ich mal gespannt, ob das schon so eine Art Niedergeschlagenheit ist oder ob das sich irgendwie, umso weniger Spiele es werden, ob sich das noch erhöht. Das sieht man allerdings auch bei den Zuschauerzahlen. Da ist ja wirklich relativ wenig los. Gestern fand ich es für so ein Dienstagsspiel völlig okay, was da in der HDI-Arena an Fans war. Ansonsten, ja, bemerkenswert, egal, ob das dieser Verein absteigen wird, denn das wird er ja, also das wird er. Die Hoffenheimer scheinen sich ja auch so ein bisschen zu fangen. Mal gucken, was sich da im Abstiegskampf noch tut. Dann gab es natürlich noch ein zweites Spiel, Ingolstadt gegen Köln. Es ging 1-1 aus. Das ist das Einzige, was ich sagen kann, habe ich nämlich nichts gesehen, weil ich habe ja Hannover geguckt. Und seitdem leider noch keine Zeit, irgendwie eine Zusammenfassung auf den einschlägigen Fußball-Nachrichtensendern zu gucken. Naja, was steht heute noch an? Heute ist relativ interessant. Übrigens, in diesen morgendlichen Fußball-Breakfast werde ich natürlich auch aufs Tippspiel eingehen, aber natürlich erst, wenn alle gespielt haben. Und ich muss sagen, ich habe letzten Spieltag vergessen zu tippen. Aber das habe ich natürlich mit Absicht gemacht, weil ich erstmal allen einen gewissen Vorsprung geben möchte. Nicht, dass sie den schon hätten, aber jetzt haben sie ihn halt noch, jetzt haben sie noch viel mehr. Aber ich vergessen zu tippen den Spieltag, den 23. Ist natürlich blöd. 24. Spieltag geht heute weiter mit dem Knaller Bayern München gegen Mainz 05. Die Mainzer sehr gut drauf. Fünfter Euroleague, auf Euroleague-Kurs. Und die Bayern auch auf Euroleague-Kurs, muss man sagen. Punktetechnisch sind die auch auf einem guten Kurs, da international wieder mit dabei zu sein. Bin ich sehr gespannt. Schalke gegen HSV, für mich ein Knaller. Zwei Mannschaften, die so unfassbar awkward sind, da freue ich mich wirklich sehr auf diese Partie. Bei Schalke weiß man nie, was los ist, und ich glaube, zum HSV muss man gar nichts mehr sagen. Die Schalker 7., die Hamburger 11., die Hamburger immer zwischen Meisterschaft und Champions League und direktem Abstiegskandidaten. Bin ich sehr gespannt, was da so bei abgeht. Mein Tipp, ich glaube, gefühlt so ein bisschen Schalke, 1-0. So ein gefühltes 1-0. Wobei der Rudnevs ist ja wieder gut, ne? Der ist ja vielleicht wieder gut geworden, das gibt's auch gar nicht. Leverkusen gegen Bremen, auch ein schönes Ding. Wenn man so sich die Partien durchguckt, viele schöne Partien, Leverkusen gegen Bremen, ja, die Leverkusen, auch so eine Wundertüte. Ich habe ja vor der Saison gesagt, die haben so einen Spitzenkader, die haben wirklich so eine tolle Mannschaft. Ohne Scheiß jetzt, mit Chicharito haben sie sich davon natürlich fast optimal verstärkt in den Rahmenbedingungen eines Rudi Völlers. Das war wirklich Spitzenklasse. Und mit Çalhanoğlu, der irgendwie nicht so eine starke Saison spielt, eigentlich einen idealen Vorbereiter. Das hat mir der Ricky geschrieben. Gibt's doch gar nicht, Mensch. Schreibt er mir einfach. Ich glaube aber, da hat Leverkusen schon die Nase vorn. Das wird so ein 2-0. Die Bremer sind auch so ein bisschen stehend K.O. Sind ja auf dem Relegationsplatz, und ich glaube, das wird grundsätzlich in dieser Saison für die Bremer relativ eng. Dann haben wir Gladbach gegen Stuttgart, oder wie wir es sagen sollten hier bei nonpg.de, Ocho gegen Ricky, VfB Stuttgart natürlich im europäischen Fußball das heißeste Eisen. Und die Gladbacher, ja, ich weiß auch nicht, die wieseln sich da auf Platz 4 die ganze Zeit irgendwie rum. Ich kriege das irgendwie gar nicht so richtig mit. Gewinnen die immer, verlieren die immer? Ich habe gar keine Ahnung. Anscheinend müssen sie ja immer mal den einen oder anderen Punkt einfahren. Die Stuttgarter, jetzt gegen Hannover verloren. Ei, was war denn da los? Das gibt's doch gar nicht. Auf Platz 12, nach dieser Hinrunde muss man wirklich sagen, ausgezeichnete Platzierung, aber man muss aufpassen. 28 Punkte, hört sich relativ legit an, aber Augsburg und Darmstadt mit 25 Punkten dahinter, das kann auch relativ wieder auf 14, 15 gehen. Also Obacht, Stuttgarter, da würde ich tippen, ein hoher Auswärtssieg für die Stuttgarter. Dabei bleibt's auch. Hertha gegen Frankfurt, oh, ich muss irgendwie die ganze Zeit, warte mal, muss mal kurz hier die Frequenz deaktivieren. Jetzt sind, glaube ich, auch alle wach hier im Haus. Hertha gegen Frankfurt. Die Hertha, die Überraschungsmannschaft der Saison. Ich glaube, da kann man jetzt schon hinter diesem Satz einen Punkt machen. Unfassbar, was der Paul Dardai da abfeiert mit dieser Mannschaft. Die Frankfurter sind ganz weit hinten drin. 15. mit 23 Punkten. Ich würde sagen, 2-1 für die Hertharaner. Hoffenheim gegen Augsburg. Ha! Hoffenheim gegen Augsburg. Meine Güte, was ist denn da los? Die Hoffenheimer, ich bin der Meinung, die gehören da unten überhaupt nicht rein, und der gerade. gerade der Trainer-Cyborg, der Trainer-Hybrid Julian Nagelsmann, der alte Fuchs, der holt die Hoffenheimer unten raus und er schlägt die Augsburger klar mit 1-0. Dann haben wir noch den Klassiker schlechthin, muss man fast sagen. Wie heißen die? SV Darmstadt heißen die. Gegen Borussia Dortmund haben die Dortmunder ja der stärkste zweite ever und spielen die zweitstärkste Runde in der Vereinsgeschichte. Da kann man fast meinen, ein Tipp auf die Dortmunder wäre gar nicht so falsch. So viel zum 24. Spieltag. Eigentlich hatte ich gar nicht vor, über diese Geschichte zu reden. Wir wollten einfach nur ein bisschen über die Ereignisse von Hannover reden. Das ist ja wirklich ein Hexenkessel, was da in Hannover in der HDI-Arena mal los ist. Da sind ja wirklich Anschläge noch und nöcher. Unfassbar. Gibt es sonst noch irgendwas, was gestern passiert ist? Ich glaube nämlich großartig nicht, ne? Oder? Was sagt ihr? Claudia Effenberg wird zum Tiger. Ich scroll hier nochmal alles durch, aber ich glaube, das war's, weil man muss ja jetzt auch nicht. Oh, Neymar mit PSG-Kontakt. Warum sollte er das machen? Warum? Dann lieber nach China, oder? Muss man wirklich sagen. Dann lieber nach China. Ja, egal. Das war's dann auch, würde ich fast meinen. Ist nichts mehr. War nichts. Gibt's nichts Erwähnenswertes mehr. Ganzen PKs hier, PK-Zeit. Ja, war schön. War schön. Ich weiß gar nicht, wie gehaltvoll jetzt diese Sendung war. Ich glaube sehr. Ich würde mich freuen, wenn ich mich dazu durchringen könnte, diese Geschichte nochmal zu machen. Ich wollte unter 20 Minuten bleiben. Das habe ich geschafft, bin jetzt bei 17 Minuten. Dann würde ich sagen, würde ich euch einen schönen, ihr werdet das wahrscheinlich erst abends hören. Aber nichtsdestotrotz bleibe ich mir und meiner Zeitlinie treu, wünsche euch einen schönen Start in den Tag, in den Mittwoch und viel Spaß heute bei den zahlreichen Bundesliga-Partien. Wer hat eigentlich sich überlegt, zwei Spiele am Dienstag zu bringen und die restlichen am Mittwoch? Also ich weiß, dass da schon die ganze Regenerationsphase und so mit einspielt, aber ist schon ein bisschen merkwürdig, oder? Ich finde es schon. Mal wirklich sagen. Englische Woche sowieso eigentlich immer ganz cool, wie ich finde. Also Bundesliga technisch. Champions League ja sowieso. Ja, ich hoffe, wir bekommen Sonntagmorgen eine reguläre 4.12er Ausgabe hin. Ich würde dann höchstwahrscheinlich tatsächlich an mir scheitern, je nachdem, wie meine körperliche Verfassung ist. Dann am Morgen und am Donnerstag morgen. Da heißt es wieder was ab. Mit tollen Themen. Und zwar das alte Thema von Ricky, dass er bei Unity Media, er wurde eindeutig von Unity Media outsmarted und getrollt. Mehr dazu würde ich sagen, dann bei WhatsApp. Habe ich überhaupt Themen für WhatsApp? Ich schreibe mir die unter der Woche ja mal auf. Ist irgendwas passiert? Nee, bei mir passiert erst Career Threatening nächsten Donnerstag was, denn da erfahren wir die Kosten. Oh, das ist bestimmt auch ein schönes Geräusch, kann ich mir vorstellen. Da erfahren wir die Kosten für den Umbau von unserer Hütte. Ich weiß gar nicht, ob das Career Threatening ist oder ob es mir einfach dann, also ob da noch das ein oder andere Eurochen draufkommt, ist mir dann eigentlich auch fast scheißegal. Naja, ich glaube, ich habe gar nicht so große Themen für WhatsApp. Aber egal, Ricky hat genug zu erzählen von Unity Media, wie er da abgefuckt wurde. Ja, naja. Ansonsten hört euch nochmal, wenn ihr es nicht schon gemacht habt, denn die ist ja einfach mal ganz kurz wegzuhören, die Non-PG Samstagabend-Gala an. Auf non-pg.de könnt ihr euch die nochmal anhören. Und wenn euch alle Produkte von uns gefallen, dann würde ich euch vorschlagen, geht ihr auf eure Podcast-App oder auf iTunes an eurem Computergerät und da sagt ihr einfach mal 5 Sterne. Da würden wir uns freuen und schreibt dann nochmal einen Text runter mit hier 5 Sterne, damit ihr euch freut und so. Bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuhören und ich hoffe, diese Art und Weise der morgendlichen Fußballunterhaltung ist eine Wonne gewesen. Tschüss.